Lektion 7, Hörtext 2. Eine Katastrophe nach der anderen. Mensch, Egon, grüß dich. Na, dir geht's wohl nicht so gut. Du siehst ja ziemlich gestresst aus. Urlaubsreif, was? Hör mir nur auf mit Urlaub. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Eine Katastrophe nach der anderen. Das ging schon beim Abflug los. Erst hat das Auto gestreikt und wir mussten ein Taxi zum Flughafen nehmen. Wir sind gerade noch pünktlich gekommen, aber dann hatte das Flugzeug Verspätung. 6 Stunden mussten wir warten. Und als es dann schließlich soweit war, haben wir keinen Platz bekommen. Das Flugzeug war voll, offensichtlich überbucht. Die nächste Maschine hatte wieder Verspätung, wir mussten auf dem Flughafen übernachten. Die erste Urlaubsnacht auf dem Düsseldorfer Flughafen. Das war wirklich ein Erlebnis. Zum Schlafen war es natürlich viel zu laut und unruhig. Und, wann seid ihr dann weggekommen? Oder habt ihr den restlichen Urlaub am Flughafen verbracht? Nein, nein. Am nächsten Tag hat es dann endlich geklappt und wir saßen tatsächlich im Flugzeug. Mittags waren wir da, aber unser Gepäck, das war nicht da. Das war irgendwo in Afrika unterwegs. Ach du meine Güte, ihr Ärmsten. Ein Urlaub ohne Gepäck. Na, ganz so schlimm war es nicht. Nach 4 Tagen kamen die Koffer dann. Leicht beschädigt, aber fast komplett. Nur mein Walkman war weg. Und die Bücher, die Gisela zum Lesen mitgenommen hatte. Aber gleich nach der Ankunft, da war ja noch ein Riesenärger mit dem Hotel. Unser Zimmer war nämlich bereits weg. Vergeben an ein anderes Ehepaar, weil wir nicht pünktlich waren. Das war denen natürlich sehr peinlich. Und sie haben uns ein Zimmer in einem anderen Hotel vermittelt. Das Zimmer war nicht schlecht, aber direkt über der Disco. Und wenn die morgens um 5 Uhr schließlich zumachte, dann fingen die Baumaschinen an, Krach zu machen. Und zwar direkt vor unserem Fenster. Und? Sowas muss man sich doch nicht gefallen lassen. Habt ihr euch denn beschwert? Ja, schon. Aber es gab keine andere Möglichkeit. Das war das einzige Zimmer weit und breit. Und trotzdem hatten wir noch Glück im Unglück. Das Essen im Hotel war nicht schlecht. Da gab es jedenfalls nicht nur Fisch und Reis, sondern auch mal ein anständiges Stück Fleisch und Kartoffeln. Wir haben dann auch fast immer dort gegessen. Die Restaurants am Ort waren sowieso ungemütlich und viel zu teuer. Ah ja? Und wie war der Strand? War es schön zum Baden? Ach, hör auf. Der Strand war zu klein und zu voll. Und das Meer war dreckig. Da ist man im Müll geschwommen. Gebadet haben wir nur noch im Swimmingpool des Hotels. Da war das Wasser wenigstens einigermaßen sauber. Aber wir sind ja kaum zum Schwimmen gekommen. Entweder war es bewölkt und kalt oder es war furchtbar heiß. Wir sind deshalb meistens in unserem Hotelzimmer geblieben. Da war es ganz angenehm mit Airconditioning. Trotzdem haben wir uns dann noch richtig erkältet. Halsschmerzen, Fieber und so weiter. Einen Krankenschein hatten wir natürlich vergessen, also mussten wir die Arztrechnung selber bezahlen. Und? War das teuer? Ja, ziemlich. Aber das war sowieso egal. Denn am nächsten Tag habe ich beim Einkaufen meine Brieftasche verloren. Mit allem Geld und mit meinem Pass. Das war vielleicht ein Theater, bis wir Papiere und Geld von der deutschen Botschaft hatten, um wieder nach Hause fahren zu können. Wir hatten die Nase voll. Wir sind dann früher als geplant wieder zurückgefahren. Oh je, das war ja wirklich Pech. Naja, vielleicht könnt ihr es euch ja hier zu Hause noch ein paar Tage gemütlich machen. Gemütlich? Na, du hast Nerven. Als wir nach Hause kamen, stand die Wohnungstür offen und die Wohnung war halb leer geräumt. Fernseher, Video, Schmuck, alles weg. Und jetzt sind dauernd Leute da. Die Polizei, der Mann von der Versicherung, die Handwerker. Hektik von morgens bis abends. Zum Ausruhen kommen wir da nicht. Ich freue mich jedenfalls schon auf nächste Woche. Da kann ich wieder arbeiten gehen. Da habe ich wenigstens meine Ruhe im Büro.